in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. For who you are. Dafür, wer du bist. Ask you to bless these words. Und wir bitten dich, dass du diese Worte segnest. And just do wonders in our midst. Und dass du Wunder in unserer Mitte tust. I pray in Jesus' name. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen. Amen. Someone said to me this morning. Jemand hat heute Morgen zu mir gesagt. They can't explain it. Ich kann es nicht erklären. But they feel so clean. Aber sie haben sich so rein gefühlt. It's the most wonderful thing in the world. Es ist das Wunderbarste auf der ganzen Welt. It's because Psalm 16, verse 11. Es ist deswegen, weil im Psalm 16, Vers 11 says, steht. In the presence of God, there is fullness of joy. In der Gegenwart Gottes ist die Fülle der Freude. This is what we want in our lives. Und das wollen wir für unser Leben. When we have this fullness of joy, wenn wir diese Fülle der Freude besitzen, we will not want to lose it. Werden wir sie nicht wieder verlieren wollen. And this is Wednesday's message. Und das war die Botschaft von Mittwoch. The motivation, die Motivation, to live clean, um ein reines Leben zu führen, is the presence of God in our lives. Ist die Gegenwart Gottes in unserem Leben. That is so undeniable. Die so, die nicht verleugnet werden kann. Is so wonderful. Und so wunderbar ist. That I don't want to lose that. Dass ich das nicht mehr verlieren möchte. For anything in the world. Und zwar um nichts in der Welt willen. Okay, Matthew chapter 23. Matthäus Kapitel 23. Is where we find the verse on cleaning the inside of the cup. Ist der Vers, wo wir das, wo da eben über die Reinigung des Bechers geschrieben steht. But I would like to read the verses that precede it. Und ich möchte aber auch die Verse lesen, die davor sind. These are very powerful verses. Und das sind sehr mächtige Verse. And you might want to get a fire extinguisher if your Bible. Und vielleicht wollt ihr einen Feuerlöscher für eure Bibel. The lights up. Halten, starts to smoke. Falls sie zum Rauchen beginnt. Okay. Verse starting with verse 2. Beginnend mit Vers 2. Jesus is speaking. Jesus spricht. These are his last words publicly. Das sind seine letzten öffentlichen Worte. And there is, it's a smoker. Und es, da raucht sie eben Put schon. Your seatbelts on. Also man muss sich anschnallen. Here we go. Und hier, jetzt geht's los. The scribes and the Pharisees have seated themselves in the chair of Moses. Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich in den Stuhl, auf den Stuhl des Mose gesetzt. Who are the scribes? Wer sind die Schriftgelehrten? They are the Bible teachers. Das sind die Bibellehrer. Who are the Pharisees? Wer waren die Pharisäer? They are the business people of the day. Das sind die Geschäftsleute jener Tage, who formed a religious party, die eine religiöse Partei gegründet haben. That were separatists. Und sie waren Separatisten. They were dedicated. Sie waren sehr hingegeben. What the word Pharisee means. Das bedeutet auch das Wort Pharisäer. Nicodemus was a Pharisee. Nicodemus war so ein Pharisäer. People highly respected these people. Und die Leute haben sie sehr hoch geschätzt. Pharisees believed in purity. Pharisäer haben an Reinheit geglaubt. They believed in the Sabbath. Sie haben an den Sabbat geglaubt. They believed in tithing. Sie haben an den Zehnten geglaubt. And prayer. Und an das Gebet. They were given over to these four things. Und diese vier Dinge, denen haben sie sich voll hingegeben. The Pharisees. Die Pharisäer. The business people of the day who supported the work of God. Die Geschäftsmänner jener Tage, die das Werk des Herrn unterstützt they haben. They want to be a Pharisee. Möchte nicht jeder ein Pharisäer sein? Verse 3. Therefore all that they tell you, do and observe. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet. Because they believe in the resurrection. Denn sie glauben an die Auferstehung. And they believe in the Bible. Und sie glauben an die Bibel. But do not do according to their deeds. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln. For they say things and do not do them. Denn sie sagen es zwar, tun es aber nicht. And they tie up heavy loads and lay them on men's shoulders. Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf. But they themselves are unwilling to move them with so much as a finger. Aber sie selbst wollen keinen Finger dafür krümmen. Could there be someone in our midst like that today? Könnte sein, dass jemand in unserer Mitte heute you Abend so are a ist. CEG separatist. Du bist ein CEG-Separatist. Yes. You are given over. Du bist total hingegeben. Prayer, du bist tithing, übergeben dem Gebet, dem Zehnten. To the building project. Dem Gebäudeprojekt. Yes. To calling the pastor, pastor. Wir rufen den Pastor auch wirklich Pastor zu nennen. Verse 5. And they do all their deeds to be noticed by men. Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Verse 6. And they love the place of honor at banquets. Sie sitzen gern oben an bei Tisch und in den Synagogen. And being called by men Rabbi. Und haben es gern, dass sie auf dem Markt gegrüßt und von den Leuten Rabbi genannt werden. Pastor. Oder Pastor. Put myself in there tonight. Ich habe mich ja selbst hineingelegt. My Bible's smoking a little bit here. Meine Bibel raucht schon ein bisschen. Vers 8. But do not be called Rabbi. Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen For lassen. One is your teacher. Denn einer ist euer Meister. And you are all brothers. Ihr aber seid alle Brüder. And do not call anyone on earth your father. Und ihr sollt niemanden unter euch Vater nennen. That's spiritually speaking, right? Geistlich gesprochen. A little kid can call his dad, dad, also ein kleines Kind kann natürlich seinen Vater Vater nennen. For one is your father who is in heaven. Denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. And do not be called leaders or masters. Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen. For one is your leader. Denn einer ist euer Lehrer. Or teacher, that is Christ. Christus. Amazing, huh? One Christ is our teacher. Sehr unglaublich, nicht? Es gibt nur einen Lehrer, Christus That's ist unser Lehrer. How real he is. So real ist er. Now, you can call me Rob. Ihr könnt mich Rob nennen. You can call me Robert. Oder Robert. You can call me Robbie. Ihr könnt mich auch Robbie nennen. You can call me. Some people call me Rob. Oder Rob. Some people call me Rot. Oder Rot. And someone even calls me Rock. Somebody's Pastor Rock. Pastor Rock. It's fine. I don't care. Mir ist das egal. You can call me. This is Rob, the pastor. Du kannst sagen Rob, der Pastor. Pastor is my. That's my function. Pastor ist meine Funktion. If you want to call me Pastor Rob, wenn du mich Pastor Rob nennen willst, that's up to you. Dann ist das eure Sache. We have one shepherd, one pastor. That's Christ. Es gibt einen Hirten und das ist Christus. And there's under shepherds. Dann gibt's Unterhirten. Who are responsible for a flock. Die für eine Herde verantwortlich sind. If you want to call me Manager Rob, wenn ihr mich Manager Rob nennen Rob wollt, the Manager, Rob the Manager. This is Rob the CEO. Das ist der Rob der CEO. It doesn't matter to me. Dann ist mir das auch recht. As long as we worship the Lord, solange wir den Herrn anbeten, and do things decently and in order. Und Dinge in einer gewissen Ordnung Verse tun. 11. Vers 11. But the greatest among you shall be your servant. Der größte unter euch soll euer Diener sein. Whoever exalts himself shall be humbled. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. And that's by God. Von Gott. And whoever humbles himself shall be exalted. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. And that's by God. Das ist auch von Gott. Verse 13. Vers 13. But woe to you Bible teachers and business people who are separatists. Wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, die ihr Separatisten seid. Hypocrites. Heuchler. Wow. Because you shut off the kingdom of heaven from men. Die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. And you do not enter in yourselves, ihr geht nicht hinein. Nor do you allow those who are entering to go in. Und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. So you don't walk with God. Also du gehst gar nicht mit Gott. You don't have a personal relationship with God. Du hast keine persönliche Beziehung mit Gott. But you are a pretender. Aber du bist einer, der so tut, als ob. The outside of the cup, we'll get into that, is very clean. Die Außenseite des Gefäßes, wir kommen noch dazu, ist sehr rein. A hypocrite is someone who says one thing. Ein Heuchler ist jemand, der eines sagt. But the intention of their heart is to do another. Aber die Einstellung des Herzens ist es, anders zu handeln. The word hypocrite comes from the stage, from acting. Das Wort Heuchler kommt aus dem Bühnenvokabular. And we become very good actors. Und wir können sehr gute Schauspieler when werden. When the cup is not clean. Wenn das Gefäß nicht rein Because we have no choice. Weil wir keine Wahl haben. Vers 14. Woe to you, scribes and Pharisees. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer. Hypocrites. Ihr Heuchler. Because you devour widows' houses. Die ihr die Häuser der Witwen fresst. Verse 15. Woe to you, scribes and Pharisees. Oder 15. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer. Hypocrites. Heuchler. Because you travel on the sea. Die ihr Land und Meer durchzieht. And land to make one proselyte. Damit ihr einen Judengenossen gewinnt. And when he becomes one. Und wenn er's geworden ist. You make him twice as much a son of hell as yourself. Dann macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Okay, we got to get this Bible smoking here. I can't even see it. Okay. Auch etwas vertreiben hier. Put my glasses on, see through the smoke here. Den Rauch etwas vertreiben. There's nothing wrong with being convicted of being hypocrite. Es ist nichts dabei, als Heuchler überführt zu werden. It's the start. Es ist der Anfang. Vers 16. Woe to you blind guides. Wehe euch, ihr verblendeten Führer. Verse 17. You fools and blind men. 17. Ihr Narren und Blinden. Verse 22. Vers 22. And he who swears by heaven swears both, I like this, by the throne of God and by him who sits upon it. Und wer schwört bei dem Himmel, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. We're coming closer. Wir kommen dem Vers schon näher. Woe to you, scribes and Pharisees. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer. Hypocrites. Ihr Heuchler. For you tithe mint. Die ihr den Zehnten gebt von Minze. And dill and cumin. Dill und Kümmel. And have neglected the weightier provisions of the law. Und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite. Justice. Nämlich das Recht. And mercy. Die Barmherzigkeit. And faithfulness. Und den Glauben. But these are the things you should have done. Und dies sollte man tun. Without neglecting the others. Ohne das andere zu lassen. Verse 24. Vers 24. You blind guides, ihr verblendeten Führer, who strain at a gnat and swallow a camel, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. And here we come. Woe to you, scribes and Pharisees. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer. You gotta imagine the intensity of this. Ihr müsst euch vorstellen, wie intensiv das These so war. Are the Bible teachers of the day. Das sind die Bibellehrer jener Tage. These are the scholars. Das sind die Gelehrten. These are the men with doctorates. Das sind die Männer, die ein Doktorat haben. Bible doctor degrees. Bibeldoktorate. The most honored people in society. Die meistgeehrten Menschen in der Gesellschaft. These are the separatists. Das sind die sich separieren. Fight for purity, die für Reinheit kämpfen and prayer, und für Gebet and the Sabbath, und den Sabbat. And he's saying these words to them. Und er spricht diese Worte zu ihnen. Now, they were not all like this. Die waren nicht alle so. There was a lot of them. There was about 6,000 Pharisees in the day of the Lord. Es gab ungefähr 6,000 Pharisäer zur Zeit des Herrn. 6,000. And a lot of them were just plain und 6,000 und viele davon waren einfach reine and there Heuchler. Was a lot of them that came to the Lord. Und es waren aber auch viele, die sich bekehrt haben like zum Nicodemus. Herrn, so wie Nikodemus. Okay, now verse, here it goes. For you clean the outside of the cup, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, and the dish, but inside they are full of robbery and self-indulgence. Innen aber sind sie voller Raub und Gier. You blind Pharisee, du blinder Pharisäer, first clean the inside of the cup, reinige zuerst das Innere des Bechers, end of the dish, so that the outside of it may become clean also. Damit auch das Äußere rein sein wird. If the inside's not clean, wenn die Innenseite nicht gereinigt ist, wird die Außenseite auch nicht rein sein. Es sei denn, du wirst ein Heuchler und du den Konflikt erkennst, wenn du einer wirst, der so tut, als ob. Und du glaubst die Worte dann nicht, die wir singen. Du glaubst nicht, dass wir in der Gegenwart Gottes stehen. Du singst es nur. Du tust nur so. Du glaubst ihren Worten nicht. Sie berühren dein Herz nicht. Und sie können es auch gar nicht. Weil es etwas in dem Gefäß gibt, das nicht rein ist. Und Jesus füllt einen schmutzigen Becher nicht an. I would really encourage everyone, ich möchte wirklich jeden ermutigen. Have a time every day with the Lord. Hab eine bestimmte Zeit mit dem Herrn jeden Tag. Whether it's in the morning, ob in der Früh late at night, oder spät am Abend. Put it in the schedule. Gib's in deinen Zeitplan hinein. Und wenn du etwas aus deinem Zeitplan, aus dem Tagesplan rausnehmen musst, dann tu das. If you watch the news, wenn du die Nachrichten anschließt und du dann gleich schlafen gehst, maybe don't watch the news. Vielleicht lass einfach die Nachrichten weg. If something happens, someone's going to tell you. Wenn irgendwas passiert, du wirst es schon von jemandem erfahren. For the most part, news is just entertainment. Also zum Großteil sind Nachrichten nur Unterhaltung. See what's going on. Schauen wir mal, was so los ist. If you have to take something out, take something out. Wenn du was rausnehmen musst, dann nimm was raus aus dem Tagesplan. When I'm with the Lord every day, denn wenn ich mit dem Herrn bin jeden Tag, it will become clear to me whether I am conscious of God or not. Dann wird mir klar werden, ob ich mir Gottes bewusst bin oder auch nicht. Last Sunday morning, letzten Sonntagvormittag, I woke up at 5:20 in the morning. Bin ich um 5:20 Uhr aufgewacht. I started to pray. Und ich habe angefangen zu beten. I was laying in bed. Bin noch im Bett and gelegen. I did not sense the presence of God. Und ich habe die Gegenwart Gottes nicht gespürt. I started to think about the service. Ich habe über den Gottesdienst nachgedacht. Something was lacking. Irgendwas hat gefehlt. And I got nervous. Und ich wurde nervös. Okay. Let's go in the living room. Ich habe mir gedacht, okay, ich gehe jetzt ins Wohnzimmer. Close the door. Ich werde die Tür zumachen. Let's put the light on. Das Licht aufdrehen. Let's talk to God. Ich möchte mit Gott sprechen. I sat there for almost an hour. Und ich bin fast eine Stunde lang dort gesessen. In the presence of God, I wanted to know what is it. Und ich bin dort in der Gegenwart Gottes gesessen und wollte wissen, was ist los. I am not conscious of anything. Ich bin mir nichts bewusst. But let's talk about it. Aber sprechen wir darüber. Search my heart. Durchsuche mein Herz. What is this? Something's in the cup. Was ist da? Da ist irgendwas in meinem I'm Becher. Looking in here, I don't see anything. Ich sehe zwar hinein, aber ich finde nichts. Not conscious of anything. Ich bin mir nichts bewusst. Something's in there. Aber irgendwas muss Because da drin your sein. Presence is not in there. Weil deine Gegenwart nicht hier Why ist. Won't you fill the cup? Warum füllst du den Becher nicht an? Can't see anything. Ich kann nichts entdecken. And honestly, it's like I didn't know. And then I began to write on a piece of paper the thoughts that God was giving me. Also ganz ehrlich, ich habe nicht gewusst, was los war, und dann habe ich angefangen, die Gedanken, die Gott mir gegeben hat, auf ein Blatt Papier zu schreiben. Ich habe mir gedacht, ist es das vielleicht oder jenes? He just put his finger right on it. Und plötzlich hat er seinen Finger auf eine Sache gelegt. And I said, Lord, I repent right there. Und ich habe gesagt, Herr, ich tue Buße I jetzt und hier. That right there. I'm sorry. Ich bekenne das, es tut mir leid. Okay. I just didn't notice it. I mean, okay. Mir ist das gar nicht and aufgefallen suddenly vorher. The cup was filling. Und plötzlich hat der Becher begonnen, and sich anzufüllen. Und das ist es, wovon wir sprechen. Wenn ich keine Zeit mit dem Herrn habe, dann weiß ich nicht, ob der Becher voll oder leer peace ist. Of God fills the cup. Der Friede Gottes füllt den Becher. His joy unspeakable fills the cup. Seine unaussprechliche Freude füllt den Becher. Und wenn er den Becher füllt, aber wenn er diesen Becher anfüllt, dann ist das eine Erweckung. Und in dieser Erweckung That's immediate obedience to the Holy Spirit. Da gibt es sofortigen Gehorsam gegenüber dem Heiligen Geist. And much of the time I don't even know that I'm being obedient. Und oft weiß ich nicht einmal, dass ich gehorsam bin. I'm just walking in the Spirit. Ich gehe einfach im Geist. And suddenly I'm where I should be and I didn't even know it. Und plötzlich bin ich genau da, wo ich sein sollte und ich habe es gar nicht gewusst. And as I look back at the day, you just think, well, God did that and God did that and God did that. Wenn ich einen Tag Revue passieren lasse, merke ich einfach, da hat Gott an dieser und dieser und dieser Stelle gewirkt. That phone call and I didn't know it was God, but it was Anruf God. Gemacht. Ich habe gar nicht gewusst, dass es Gott ist, aber es war Gott. God's everywhere. Gott ist überall. And then you begin to think, is this God leading me? Und dann denkst du dir, ist das Gott, der mich hier führt? This is amazing. Das ist ja unfassbar. I'm walking with God. Ich gehe mit Gott. Beautiful. Wunderschön. And that experience is the greatest deterrent to sin. Und diese Erfahrung ist die größte Abwehr für Sünde. I want to lose this. Und ich will es nicht mehr verlieren. This is like awesome. Das ist einfach unglaublich. A clean cup. Ein sauberes Gefäß. I'd like to show you a video. Ich möchte euch gerne ein Video zeigen. Someone who came to the Lord last week. Von jemandem, der letzte Woche zum Herrn gefunden hat. Yeah, this is a friend of Otmar's. Das ist ein Freund von Otmar. And he gave his life to Christ last week. Und er hat letzte Woche sein Leben dem Herrn Christus übergeben. 22. April. Last Sunday, the 23rd of April. Glaube ich, oder ich bin eigentlich davon überzeugt, dass der Heilige Geist über mich gekommen ist oder mich zumindest gestreift hat. I really believe and I am convinced that the Holy Spirit came over me and touched me. Ihr wisst alle, ich bin erst seit kurzer Zeit bei euch in der Gemeinde. As you know, I've been coming to the church for a brief time. Und zwar erst seit Anfang Februar dieses Jahres. Since the beginning of February this year. Aber Ich bin durch meinen langjährigen Bekannten und Freund Otmar Thoma in die Gemeinde gekommen. And I came through my longtime friend Otmar Thoma to the church. Und ich habe seit Februar dieses Jahres And since February of this year, mich doch sehr intensiv mit der Bibel beschäftigt. I started to read the Bible intensively. Und dieser Umstand, den Pastor Rob erwähnte, nämlich von der Reinigung des Kelches, And this condition about cleaning out the cup, hat mich zuerst in Panik versetzt. First brought me into a panic. Und auch zu Tränen gerührt. And brought me to tears. Weil ich für mich dachte, in meiner kurzen Lebenszeit Because I thought, in my short lifetime, kann ich all die Sünden, die sich bei mir angesammelt haben, nicht reinigen. Dazu sei ein Kelch zu klein. I thought all of the sins that I have accumulated in my short life would be much too many for a small cup. Für mich müsste man schon ein Fass, ein Riesenfass, ein Bierfass oder ein Weinfass zur Verfügung stellen. For me, I would need a big keg, like a beer barrel or a wine barrel to contain all of my sins. Weil die Vielzahl meiner Sünden gehen sich in einem normalen Kelch sicher nicht aus. Because the number of my sins would certainly not fit into a cup. Und das, wie schon eingangs erwähnt, hat mich in Panik versetzt, bis jedoch dann Otmar Thoma And this brought me into a panic until Otmar mir mitteilte, shared with me, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Until Otmar shared with me this verse, if any man be in Christ, then he is a new creation. Was vorher war, ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. The old things have passed away and the new has begun. Und diese Beaufmerksamung des lieben Otmar und auch andere Stellen aus der Bibel im Zusammenhang mit meinem Problem der vielen Sünden. And this commentary from Otmar and also other Bible verses concerning my sin hat mich dann schlussendlich beruhigt. Brought me finally to a place of rest. Und zum Schluss der Predigt durch den lieben Pastor Rob bin ich auch zu ihm hingegangen. And at the end of the message, I went to Pastor Rob. Und habe ihm mitgeteilt, dass seine heutige Predigt vom Sonntag, den 23. April, and told him that this message from April 23rd für mich zumindest der Beginn eines neuen gläubigen Lebens war. For me is the beginning of a new life of faith. Ich danke euch sehr, dass ihr mir zugehört habt. Besten Dank. I thank you so much. How do I know my Redeemer lives? Wie weiß ich, dass mein Erlöser lebt? He changed my life. Er hat mein Leben verändert. And that's, it's all about changed lives. Es geht eigentlich um Lebensveränderung. Okay, let's go back to the cup and let's just talk about how to get the cup cleaned. Lass uns zum Becher zurückkehren und darüber sprechen, wie der Becher rein werden kann. Turn to 2 Timothy 2 for just a few minutes. Blättert mal in 2. Timotheusbrief für ein paar Minuten. And then we'll go to the Lord's Supper. Und dann wollen wir zum Abendmahl kommen. 2 Timothy chapter 2. That's somewhere in the English Bible for Hebrews. 2. Timotheus 2 in der englischen Bibel vor Hebräerbrief. Between Romans and Hebrews somewhere. Irgendwo zwischen Römer und Hebräer. Okay. Now this is 2 Timothy 2:20. 2:20. Now in a large house. In einem großen Haus. Or a large church. Oder in einer großen Gemeinde. There are not only gold and silver vessels, sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, but also vessels of wood and earthenware, sondern auch hölzerne und irdene, some to honor and some to dishonor. Die einen zu ehrenvollen, die anderen zu nicht ehrenvollen Gebrauch. Therefore, if a man cleanses himself, wenn nun jemand sich reinigt, now I checked the word cleanse. Und ich habe dieses Wort reinigen untersucht. It's a strong word. It's the word purge. Es ist das, es ist ein sehr starkes Verb. Es bedeutet eigentlich to completely cleanse. Also komplett reinigen. And it's not in the middle voice. Und das ist auch nicht im Medium. So I'm not doing the cleansing. Also es ist nicht so, dass ich diese Reinigung vollbringe. But the reflexive pronoun is there. Aber das reflexive Pronomen ist da. So it could mean if any man allows himself to be cleansed. Also es heißt eigentlich, wenn jeder, also jeder, der sich, der erlaubt, dass er selbst gereinigt wird. But we don't do the cleansing, the Lord does the cleansing. Denn wir machen nicht diese Reinigung, der Herr vollbringt die Reinigung. My part is to confess. Mein Anteil ist es zu bekennen. His part is to cleanse. Und sein Anteil ist es zu reinigen. We could say whatever is not confessed is not cleansed. Wir könnten auch sagen, das was nicht bekannt ist, ist auch nicht gereinigt. This is where we need the Holy Spirit's help. Und da brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes. To put his finger on whatever needs to be confessed. Dass er den Finger auf das legt, was bekannt werden muss. Okay, if any man cleanses himself from these things, he will be a vessel for honor. Wenn nun jemand sich reinigt von solchen, dann wird ein Gefäß zu ehrenvollen Gebrauch sein. Sanctified. Geheiligt. And this is one of my favorite verses in the whole Bible. Und das ist einer meiner Lieblingsverse in der ganzen Bibel. And it makes my heart just beat fast. Und es erhöht meinen Pulsschlag. Useful to the master, brauchbar für den Hausherrn, prepared for every good work, und zu allem guten Werk bereitet, prepared for immediate obedience to the Holy Spirit, bereitet um dem Heiligen Geist sofort gehorsam zu sein. You see it? Seht ihr das? This is a vessel of honor. Das ist ein Gefäß zur Ehre. He's sanctified. Er ist geheiligt. He's cleansed. Er ist gereinigt. He's walking with the Lord. Er geht mit dem Herrn. Supernatural things just are a part of everyday life. Und übernatürliche Dinge sind ganz normaler Alltag. Sits in a taxi with someone and er sitzt im bingo. Taxi mit jemandem und plötzlich is something supernatural. Und plötzlich passiert etwas Übernatürliches. Wow, God brought me there. Das ist Wahnsinn, Gott hat mich hierher yes, geführt. Yes, because you are prepared and ready to be used by the master. Weil du vorbereitet bist und bereit, um vom Herrn gebraucht zu werden. Then my life has passion. Dann hat mein Leben auch Leidenschaft. And when I'm passionate to serve the master, und wenn ich leidenschaftlich bin, um dem Herrn zu dienen, I don't have time to be passionate for something else. Dann habe ich nicht Zeit, um für etwas anderes Leidenschaft zu haben. Last point, verse 22. Now flee from youthful lusts. Flieht die Begierden der Jugend. If we want the presence of God in our life, wenn wir die Gegenwart Gottes in unserem Leben haben möchten, dann müssen wir in gewissen anderen Dingen wirklich radikal sein. You know, we look at the cups, wir sehen uns die Becher an and they look clean on the outside. Und sie sehen außen sauber aus. Got a big cup, ein großer Becher, got a small cup. Ein kleineres Gefäß. By the way, these are on sale afterwards. Übrigens, die kann man auch käuflich erwerben am Ende. This cup is so clean. Dieses Gefäß ist so rein. You know, and you know, God doesn't see what's in there, right? Und Gott sieht nicht, was da drinnen ist, oder? Sure he does. Natürlich tut he er das. Right through the top. Er kann durch den Deckel durchsehen. And this top is see-through. Und dieses ist ein durchsichtiger But Deckel. It's great. God sees a clean cup. Aber es ist großartig, denn Gott sieht hier einen sauberen you know, Becher. We open our hearts to God and, wir öffnen unser Herz für Gott. And this guy over here, you know, he's nice and clean. Und der hier ist auch schön und you know, sauber. It's perfect. Perfekt. Except one problem. Und nur ein Problem gibt's. This cup is filthy. Der Becher ist wirklich dreckig innen. But it looks good from the outside. Es schaut aus, äußerlich recht schön aus. And thank God nobody can see inside. Und Gott sei Dank kann keiner hineinschauen. Especially God. Besonders Gott. You think, right? Denkst du vielleicht? God sees right through. Gott kann hindurchschauen. Everything is naked in Hebrews 4:13 before the eyes of God. Alles ist nackt und offen vor den Augen des Herrn. So, we confess. Also wir bekennen. And if we need to confess to someone, confess. Und wenn es notwendig ist, dass wir jemandem etwas bekennen, dann tut das. And flee. Und flieht. Flee from things. Flieht die Dinge, that are robbing us from the presence of God. Die uns der Gegenwart Gottes berauben. If you have a problem with the internet, wenn du ein Problem mit dem Internet and hast, pornography, und Pornografie, then you put your You put your computer screen where someone can hold you accountable. Dann stell deinen Monitor dorthin, wo du jemand anderem verantwortlich bist. And if your wife goes to bed early, und wenn deine Frau früh schlafen geht, then you put the computer in the bedroom and turn it off when she goes asleep. Dann stell den Computer ins Schlafzimmer und dreh ihn ab, wenn sie auch schlafen hold geht. Hold yourself accountable. Sei verantwortlich jemandem. Fliehe. Anything. Jedes, also alles. If it's friends that you have, wenn es Freunde sind, die du hast, that are speaking ungodliness, die also lästern, is it worth it? Ist es das wert? You can minister to them, you can invite them, you can love them. Du kannst ihnen dienen, du kannst sie einladen, du kannst sie lieben. But bad company corrupts good character. Aber schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Whatever it is. Was immer es sein mag. Some people, they have a problem with alcohol. Manche Leute haben ein Problem mit Alkohol. You know, but in Austria everybody drinks alcohol. Aber in Österreich trinkt jeder Alkohol. But if you have a problem, aber wenn du ein Problem damit is it hast, worth losing the presence of God? Ist es wirklich wert, die Gegenwart Gottes zu get verlieren? Get it out of your house. Versuch es aus dem Haus rauszubekommen. Be radical. Sei radikal. If you have a problem with your TV, wenn du ein Problem mit deinem Fernseher hast, if you like to watch too much news, wenn du zu gerne zu viel Nachrichten siehst, get rid of it. Dann werde ihn los. Put in a closet. Sperren in den Schrank. Do something radical. Mach etwas Radikales. Have a private time with the Lord. Habe eine sehr private Zeit mit dem Herrn. And protect it. Und bewahre and sie. Nurture it. Und nähere sie. And be radical toward anything that would try to destroy it. Und sei radikal allem gegenüber, dass das zu zerstören versucht. Was immer es sein mag. Okay, so, I think that's it. That's all I really wanted to say. Ich glaube, das sind die Dinge, die ich im Wesentlichen sagen wollte. If you want to pray with someone tonight, wenn du heute Abend mit jemandem beten möchtest, if you want to go to someone and say, look, can you pray with me? Wenn du zu jemandem gehen möchtest und ihn bitten willst, it says in James chapter 5, bete mit mir, in Jakobus Kapitel 5, confess your sins one to another. Bekennt einer dem anderen die Sünden. And God will heal you. Und Gott wird dich heilen. Confess your sins one to another. Und bekennt einer dem anderen die go Schuld. To somebody you trust. Geh zu jemandem, dem du vertraust. I was sitting there today and I had this little girl come to me. Und ich bin heute Morgen hier gesessen und ein kleines Mädchen kam zu mir. Shakes my coat. Und sie hat an meinem Ärmel gezupft. I said, yes. Und ich habe gesagt, ja. She said, do you speak Spanish? Sie hat gesagt, sprichst du Spanisch? I said, no. Nein. And then she spoke to me in German. Und dann hat sie auf Deutsch mit mir gesprochen. And she said, can you pray with me? Und sie hat gesagt, kannst du mit mir beten? I stood up and we had this most beautiful prayer time. Und wir hatten diese wunderbare Gebetszeit. I said, what is it you'd like me to pray for? Und ich habe sie gefragt, was ist es, wofür ich beten soll? And she told me. Und sie hat es mir erzählt. And I thought, this is what it's all about. Und ich habe mir gedacht, genau darum geht's. Here this little girl of 9 or 11 years old. Hier ist dieses kleine Mädchen, vielleicht 9 oder 11 Jahre alt. Confessing. Das bekennt. And asking for prayer. Und bittet um Gebet. I can't help but believe that God is so going to honor that little girl. Und ich kann nicht anders als zu glauben, dass Gott dieses kleine Mädchen so sehr ehren wird. So as we pray tonight. Also wenn wir heute Abend beten. If you feel like God is if you feel like the Holy Spirit is constraining you, wenn du spürst, dass der Heilige Geist dich treibt, to go for prayer, also nach vorzugehen für ein Gebet, for this particular thing, für eine bestimmte Sache, be obedient. Dann sei gehorsam. And if you need prayer for anything else, also. Und wenn du für irgendwas anderes Gebet brauchst, dann tu es auch. Let's listen to the Holy Spirit tonight. Aber lasst uns auf den Heiligen Geist hören heute Amen. Abend. Let's pray. Father in heaven. Vater im Himmel. Maybe there's one person here. Vielleicht gibt es heute eine Person hier. Who doesn't have a personal relationship with you. Die keine persönliche Beziehung hat zu dir. Has not experienced your peace. Die deinen Frieden noch nicht erlebt hat. In their heart. Und in ihrem Herzen. Pray with me tonight. Dann bete heute Abend mit mir. Say, dear God. Sag, lieber Gott. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. Cleanse the inside of me. Reinige das Innere von mir. Speak to me. Sprich zu mir. Show me. Zeig mir. Put your finger on the areas that I need to confess. Leg deinen Finger auf die Bereiche, die ich bekennen sollte. I want to walk out of here clean. Ich möchte hier hinausgehen gereinigt. Full of peace and joy. Voll mit Frieden und Freude. A new creation. Als neue Kreatur. A new person. Als neue Person. Say, God, forgive me. Sag, Gott, vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. And the sacrifice that he gave on the cross. Und das Opfer, das er am Kreuz gebracht hat. All of our sins were put into one big cup. Alle unsere Sünden wurden in einen großen Becher getan. That the Lord drank. Und den hat der Herr getrunken. For us. Für uns. Forgive me. Vergib mir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.